Erster, das ist ein Lied und ein Psalm von David. Zweiter Gott, ich bin mir sicher. Ich will für dich singen und Musik machen. Dritter, werdet wach, meine Instrumente. Ich will den Morgen mit Musik begrüßen. Vierter Herr, ich danke dir vor allen Völkern. Ich singe Lieder für dich in allen Ländern. Fünfter, deine Liebe ist größer als der Himmel. Deine Treue geht bis zu den Wolken. Sechster Gott, zeige deine Größe über dem Himmel. Zeige deine Größe auf der ganzen Erde. Siebter, rette die Menschen, die du liebst. Hilf mir mit deiner Kraft und antworte mir. Achter Gott sprach an seinem heiligen Ort. Er freut sich. Er teilt Sichem und Sukkot auf. Neunter, Gilead und Manasse gehören mir. Ephraim schützt mich und Juda regiert für mich. Zehnter, Moab dient mir. Ich besetze das Land Edom. Ich juble über Philister. Elfter, wer bringt mich in die Stadt mit Mauern? Wer führt mich nach Edom? Zwölfter Gott, hast du uns verlassen? Du gehst nicht mehr mit unseren Soldaten mit. Dreizehnter, hilf uns gegen unsere Feinde. Die Hilfe von Menschen hilft nicht viel. Vierzehnter, mit Gott werden wir starke Taten tun. Er wird unsere Feinde besiegen.